Seinen Spitznamen Fred the Shred, Fred der Schredder, den hat er sich einst mit Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen erworben. Kein Wunder, dass Fred Goodwin mit Hohn und Spott übergossen wurde, seit er die Royal Bank of Scotland in den Ruin geführt hat. Seit vergangene Woche aber auch noch bekannt wurde, dass der geschasste Bankenchef mit einer jährlichen Rente von knapp 700.000 Pfund abgefunden wurde, fast 800.000 Euro, ist er zu einer regelrechten Hassfigur geworden. The headlines about the pension arrangements for Sir Fred the Shred. I think that's a scandal, actually. Empörung über Sir Fred, den Vernichter, auf allen Kanälen. Londoner Zeitungen werden mit Leserbriefen überschüttet, die BBC mit E-Mails, in denen aufgebrachte Briten Wut und Zorn äußern. James writes, I feel sick to my stomach that this man is going to be living on 600. James schreibt, ich fühle mich kotzübel, dass dieser Mann von 693.000 Pfund leben kann im Alter von 50, während ich nach 40 Jahren Arbeit jeden Penny zweimal umdrehen muss. Es sieht so aus, dass die Verrückten jetzt die Irrenanstalt übernommen haben. It seems the lunatics have taken over the asylum. Der Unmut richtet sich längst auch gegen die Regierung, die ABS, die Pleitebank mit Steuermilliarden vor dem Zusammenbruch gerettet, dabei aber den goldenen Handschlag für Sir Fred nicht verhindert hat. Und das, obwohl das Geldinstitut inzwischen fast ganz dem Staat gehört. Gordon Brown ist nun bemüht, auf Distanz zu gehen. Er sei genauso verärgert wie die Öffentlichkeit. Diese Rente, so der Premierminister, ist nicht zu rechtfertigen, nicht hinnehmbar. Und wir werden das Bankensystem aufräumen, damit so etwas nicht wieder geschieht. The anger that the public have is anger that I have as well. This is unjustifiable, unacceptable, and we are going to clean up the banks so that this doesn't happen again. Brown hat angekündigt, Anwälte einzuschalten und Sir Fred, den er jahrelang zu seinen Freunden zählte, aufgefordert, zumindest auf einen Teil der Bezüge zu verzichten. Doch der hat den Regierungschef abblitzen lassen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich Ihrer Bitte nach einem freiwilligen Verzicht auf meine Rente nicht nachkommen kann, heißt es in seinem Antwortschreiben, das der BBC zugespielt wurde. I hope that you can understand my rationale for declining your request to voluntarily reduce my pension entitlement. Sir Fred zeigt uns den Stinkefinger, empört sich die Sun. Banker wie er sollte man in einen Sack stecken und in die Themse werfen, wird Vince Cable, die Nummer 2 der Liberaldemokraten, zitiert. Und der Labour-Politiker Ken Livingston, Londons früherer Bürgermeister, mit dem Vorschlag, jede Woche einen Banker zu erschießen, so lange, bis die anderen sich bessern. Für George Osborne von den Konservativen können solche Sprüche allerdings nicht über das, so sagt er, dilettantische Vorgehen der Regierung hinwegtäuschen. Gordon Brown, der sich beim Weltfinanzgipfel nächsten Monat in London als Retter der Weltwirtschaft präsentieren wolle, habe im eigenen Land bei der Übernahme von Banken im Umgang mit Sir Fred völlig versagt. This obscene pension is unacceptable and the government is on the hook. Diese obszöne Rente ist untragbar und die Regierung kann sich da nicht herauswinden. Entweder sie hat davon gewusst und nichts dagegen unternommen oder sie hat es nicht gewusst und es versäumt, die richtigen Fragen zu stellen. Either they did know and failed to act or they didn't know and failed to ask the right questions.